Kundgabe 3438. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.02.1945. Gottes eherne Stimme. Endphase. Die Größe und Allmacht Gottes wird offenbar werden zu einer Zeit, da die Menschen völlig hoffnungslos sind und tief am Boden liegen. Denn Gott will sich zeigen allen denen, die an ihn glauben, jedoch zu schwach sind, um ihren Glauben zu vertreten vor der Welt. Er will sich kundtun den Seinen, die voll vertrauend auf seine Hilfe harren, und er will auch die Ungläubigen aufrütteln und ihnen noch Licht bringen in die Dunkelheit des Geistes. Darum offenbaret er sich laut und vernehmlich. Seine Stimme tönet gewaltig und kann nicht überhört werden, denn er spricht zu den Menschen durch die Naturgewalten in einer Weise, dass alle ihn vernehmen müssen. Zuvor lässt er dem Willen der Menschen freien Lauf. Er lässt es zu, dass sie gegeneinander wüten und zu wahren Teufeln werden. Doch er setzet ihrem Treiben ein Ende, so sie sich selbst als zugehörig zum Satan bekannt haben, durch ihre Werke. Der Wille der Menschen selbst bestimmt die Zeit seines Eingriffs, und die Not der Seinen findet ein Ende dadurch. Die Welt aber wird einen Vorgang verfolgen und voller Entsetzen dessen Auswirkung erwarten. Gott aber macht einen Plan zu Schanden, um jedoch einen anderen zur Ausführung zu bringen, weil er den Menschen seine Allmacht und seine Gerechtigkeit beweisen will, die an ihn glauben. Doch das Leid und die Not nimmt kein Ende, nur dass die Gläubigen gestärkt sind durch den Eingriff Gottes und sich voll vertrauend Gott überlassen, das heißt, ihr Schicksal ergeben auf sich nehmen in der Hoffnung, dass Gott ihnen die Kraft geben wird, alles zu ertragen, was ihnen auferlegt wird. Und so wird sich das Weltgeschehen wenden, und eine völlig andere Lösung wird die Menschen überraschen, die es überleben. Es werden die Hoffnungslosen wieder neue Hoffnung schöpfen. Es werden die Müden Kraft sammeln und tätig werden. Und es wird jedem Menschen ausgeteilt werden nach seinem Verlangen, irdische und geistige Kraft. Und entsprechend wird auch der Aufstieg sein. Körper und Seele werden ihre Vorteile suchen und selig, der diese Zeit nützet für sein Seelenheil. Denn nun bleibt nur noch kurze Zeit bis zum Ende. Und es muss diese Zeit eifrig genützet werden von denen, die noch einen Tiefstand zu verzeichnen haben, der ihre Seele in Gefahr bringt. Doch auch die Gläubigen müssen viel Kraft anfordern, auf dass sie ihre letzte Erdenlebensprobe bestehen, auf dass sie standhalten und ausharren bis ans Ende. Denn die Scheidung der Geister erfordert einen neuen Kampf, der nur um geistige Güter geht. Der Kampf gegen den Glauben an Jesus Christus, den Erlöser der Welt. Und es wird die letzte Phase dieser Erlösungsperiode eingeleitet durch den Eingriff Gottes. Er wird sich den Menschen offenbaren dadurch, er wird mit eherner Stimme zu ihnen reden und wohl dem, der diese Stimme höret, sie versteht und sich zu Herzen gehen lässt. Wohl dem, der das Weltgeschehen beachtet und es sich geistig zu erklären versucht, denn ihm wird die Sprache Gottes verständlich sein, und er wird seiner Seele gedenken vor dem Ende. Amen.